Marlene, adios Marlene, die Zeit war so schön. Adios Marlene, adios Marlene, doch ich ließ dich gehen. In seinen Armen bist du nun glücklich, ich ließ es geschehen. Du gesagt, lass mich nicht gehen. Tränen in deinen Augen, die hab ich gesehen. Leid und Glück mit dir zu teilen, fiel mir so schwer, so schwer. Und ich konnte nie verweilen, ich wollte mehr. Adios Marlene, adios Marlene, die Zeit war so schön. Adios Marlene, adios Marlene, doch ich ließ dich gehen. In seinen Armen bist du nun glücklich, ich ließ es geschehen. Heute kann ich mich nicht mehr verstehen, ich ließ dich gehen. Gestern war alles gut, war alles gut. Heute ist es vorbei, mir fehlte der Mut. Wenn zwei Menschen sich verlieben, muss es geschehen. Nun wirst du dem anderen geben, was ich ersehnt. Adios Marlene, die Zeit war so schön. Adios Marlene, doch ich ließ dich gehen. Bist du nun glücklich, ich ließ es geschehen. Adios Marlene, ich kann mich selber nicht mehr verstehen. Oh Marlene, ich lieb dich so sehr, doch dich zu finden, das fiel mir so schwer. Heute kann ich mich nicht mehr verstehen, ich ließ dich gehen. Adios Marlene, die Zeit war so schön. Adios Marlene, adios Marlene, adios Marlene, doch ich ließ dich gehen. Ich hab dich